dem Hofe der Kaserne haben sie ihm einen Strohkranz auf den Kopf gesetzt. Das ist die Wahrheit, haben sie zu ihm gesagt. In seiner rechten Hand haben sie ihm einen Besen gesteckt. Das ist die Brüderlichkeit, haben sie ihm gesagt. Dann haben sie ihm eine Fußmatte von den Leuten.